2. Hallo Bernd. Tag Achim. Na, wie geht's? Gut, gut. Und dir? Es geht. Was ist denn los? Du siehst doch gestresst aus.